Warum blieb Jesus Christus nach seiner Auferstehung 40 Tage auf der Erde, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Jesus Christus blieb nach seiner Auferstehung 40 Tage auf der Erde, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, um durch verschiedene Erscheinungen zu beweisen, dass er wirklich auferstanden war und um die Apostel immer mehr in den Glaubenswahrheiten zu unterrichten und zu befestigen. Also vorher hat er schon wenigstens dreimal auf seinem Weg nach Jerusalem sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung vorausgesagt, aber vor allem der heilige Lukas auch klar dazu sagt, die Apostel hatten komplett ein Brett vom Kopf, haben überhaupt nicht verstanden, was er sagt. Und auch nach seiner Verherrlichung, nach seiner Transfiguration auf dem Berg Tabor, Verklärung, wo sie herabsteigen, sagt er, sie sollen nichts davon sagen, die drei Apostel, die Zeugen davon geworden sind, bis er verherrlicht ist, bis er von den Toten auferstanden ist. Wenn Jesus Christus einfach von den Toten auferstanden wäre und nach kürzester Zeit in den Himmel aufgefahren, dann wäre es umso schwieriger gewesen, nicht unbedingt nur für die Apostel, sondern auch für alle, die durch sie glauben sollten, an die Wirklichkeit der Auferstehung zu glauben. Sieht man bei den Modernisten, die das irgendwie irgendwie herumschwafeln und sagen, ja, na, so wirklich leibliche Auferstehung Christi hat es natürlich nicht gegeben, so wie sie auch alle anderen Wunder leugnen, ist auch das größte aller Wunder. Aber in den Köpfen der Apostel, die haben sich halt dann gesagt, na, es kann nicht alles vorbei sein und da müssen wir jetzt irgendwie weitermachen. Blödsinn. Nach dem Bericht von den Evangelien, wo eben Christus in verschiedenster Weise zu mehreren Malen den Aposteln dann einzelnen oder mehreren zusammen oder allen erschienen ist, auch vielen anderen Jüngern. Der heilige Paulus sagt dann 500 Jüngern ist er dann erschienen, Bruder heilige Lukas, wo er dann den Himmel aufgefahren ist. Gibt es also nicht viel daran herumzudeuten oder zu bezweifeln. Christus wollte also die Wirklichkeit seiner Auferstehung beweisen, indem er immer wieder noch mehrere Wochen lang, 40 Tage lang, den Aposteln erschienen ist. Er war nicht ständig bei ihnen, sondern ist eben da und dort ihnen plötzlich erschienen, aufgetaucht. Und nicht unbedeutend ist in dem Zusammenhang, er hat die Apostel hier über viele Glaubenswahrheiten unterrichtet und sie im Glauben befestigt und sich ihnen auch vieles beigebracht und gesagt über die Gründung und die Struktur der Kirche. Ja, es gibt vieles, was die Apostel dann schon festgelegt haben in Bezug auf die Kirche, was bis heute gilt, Fasten und sehr, sehr viele Dinge. In Bezug auf die Sakramente und auf die Leitung der Kirche, was vor allem hier in diesen 40 Tagen geschehen ist, weil eben ihr Geist jetzt offener war, bereit war, das alles anzunehmen und zu verstehen nach seinem Leiden, nach seiner Auferstehung.